ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo, 100 hörenswerte Hörspiele präsentiert im Rahmen des Jubiläumspodcasts 100 aus 100. Nora Gomringer und Jörg Albrecht lauschen vor und empfehlen heute. Wir empfehlen Der Ozeanflug mit dem Text von Bertolt Brecht. Das ist eine Produktion des Rundfunks der DDR von 1969. In der Regie haben wir Kurt Feeth und die Komposition stammt von Thilo Müller-Medek. Und es ist eine von mehreren Varianten dieses Hörspiels. Man kann schon fast ein bisschen verwirrt sein darüber. Aber auch angetan. Deswegen, ich nenne noch mal kurz den Untertitel: Radiolehrstück für Knaben und Mädchen. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir hören. Also was erstmal zum Inhalt ist, der Ozeanflug. Es ist der Flug, den Charles Lindbergh im Mai 1927 über den Atlantik unternahm. Also eine damals ja wirklich revolutionäre Tat, ein revolutionäres Ereignis. Von der Welt beobachtet und kommentiert. Ja, und nicht nur von der Welt, also von den Medien, aber im Stück auch begleitet von Nebel, Schlaf und vom Motor. Der Motor, vom genau. Motor des Flugzeugs. Die Besonderheit inhaltlich ist, dass der Name Lindbergh hier nicht mehr auftaucht. Und das hat einen ganz klaren Grund, einen politischen Grund. Denn Lindbergh war Sympathisant der deutschen Nationalsozialisten und unterstützte auch in den USA zur gleichen Zeit rechtsextreme Kräfte. Und Bertolt Brecht hat die erste Version dieses Hörspiels, die schon 1929 entstand, also 2 Jahre nach dem Flug von Lindbergh, dann umgearbeitet und diesen Namen entfernt. Und das wird auch zu Beginn des Stücks thematisiert. Also es ist kein Geheimnis, es wird transparent gemacht, es ist ein Thema. Und das Besondere an dem Stück ist, dass es eben ein Lehrstück, wie im Untertitel genannt, für junge Menschen ist. Das heißt, junge Menschen haben dieses Stück mitproduziert. Sie sprechen die Rollen, singen teilweise oder gehen in einen Sprechgesang über und nehmen fast alle Rollen ein, bis auf den Erzähler und die Ideologie. Das sind die beiden Rollen, die, ja, eigentlich kann man sagen, paradigmatischerweise von Erwachsenen gesprochen werden. Und wir folgen eben diesem Flug der Ankunft und dem, was die Medien, die Zeitungen darüber zu vermelden haben. Das ist es auch schon, aber es ist für mich ein wirklich tolles Stück, auch im Kontext der anderen Produktion vom Rundfunk der DDR, die wir hier im Podcast haben. Also es ist einerseits so, dass man sagen könnte, irgendwie setzt Brecht auch ideologische Prämissen um der DDR-Regierung, indem hier eine ganz klar antifaschistische Haltung eingenommen wird. Auf der anderen Seite ist die Produktion ja von so einer Offenheit gekennzeichnet. Also wir haben dieses Setting, in dem junge Menschen agieren, ganz im Sinne des Brechtschen Lehrstücks eben. Und das ist viel weniger konventionell als viele andere Produktionen, die hier zu hören sind. Auch viel weniger konventionell als andere Produktionen aus dem Westen derselben Zeit übrigens. Also ich habe es ganz gern gehört. Wobei man ja also immer diese Vorstellung, dass Kinder müssen ja trotzdem auch komplett angeleitet diese ganze Produktion mitmachen. Es ist ja, das hat so eine bestimmte Ästhetik, die Kinder für diese, für ihre eigene Lehrstunde mit einzusetzen, dass man schon ästhetisch mitunter fragen kann, ist es echt, ja, funktioniert es gut? Aber für Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt zum Selbsttest. Ja, dann sage ich Ton ab. Hier hört ihr den Bericht über den ersten Ozeanflug im Mai 1927. Ein junger Mensch vollführte ihn. Er triumphierte über Sturm, Eis und gefräßige Wasser. Dennoch sei sein Name ausgemerzt. Denn der sich zurechtfand über weglosen Wassern, verlor sich im Sumpf unserer Städte. Sturm und Eis besiegten ihn nicht. Aber der Mitmensch besiegte ihn. Ein Jahrzehnt Ruhm und Reichtum und der Unselige zeigte den Hitlerschlechtern das Fliegen mit tödlichen Bomben. Darum sei sein Name ausgemerzt. Ihr aber seid gewarnt, nicht Mut noch Kenntnis von Motoren und Seekarten tragen den Asozialen ins Heldenglied. Der Ozeanflug. Ein Radiolehrstück für Knaben und Mädchen von Bertolt Brecht. Aufforderung an jedermann. Das Gemeinwesen bittet euch. Wiederholt die erste Befliegung des Ozeans durch das gemeinsame Ablesen des Textes. Hier ist der Apparat. Steig ein. Drüben, in Europa, erwartet man dich. Der Ruhm winkt dir. Ich besteige den Apparat. Die amerikanischen Zeitungen rühmen den Leichtsinn des Fliegers. Ist es wahr? Man sagt, du hättest bei dir nur deinen Strohhut und seist also eingestiegen wie ein Narr? Auf einem alten Blech willst du überfliegen den Atlantik? Ohne einen Begleiter für die Orientierung? Ohne Kompass und ohne Wasser? Vorstellung des Fliegers und sein Aufbruch in New York zu seinem Flug nach Europa. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede, ich bin Amerikaner. Meinen Apparat habe ich selbst ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Die Rhein-Flugzeugwerke in San Diego haben ihn gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei. 60 Tage. Und 60 Tage habe ich auf Land- und Seekarten meinen Flug eingezeichnet. Ich fliege allein. Statt eines Mannes nehme ich mehr Benzin mit. Ich fliege in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. 3 Tage habe ich gewartet auf das beste Wetter. Aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über dem Meer. Aber jetzt warte ich nicht länger. Jetzt steige ich auf. Ich wage es. Ich habe bei mir 2 elektrische Lampen, 1 Rolle Seil. 1 Rolle Bindfaden. 1 Jagdmesser. 4 rote Fackeln in Kautschukröhren versiegelt. 1 wasserdichte Schachtel mit Zündhölzern. 1 große Nadel. 1 große Kanne Wasser und 1 Feldflasche Wasser. 5 eiserne Rationen, Konserven der amerikanischen Armee. Jeder ausreichend für einen Tag, im Notfall aber länger. 1 Hacke, 1 Säge, 1 Gummiboot. Jetzt fliege ich. Vor 2 Jahrzehnten, der Mann Leroux wurde gefeiert, weil er lumpige 30 Kilometer Meerwasser überflogen hatte. Ich überfliege 3000! Die Stadt New York befragt die Schiffe. Hier spricht die Stadt New York. Heute Morgen, 8 Uhr, ist ein Mann von hier abgeflogen. Über das Wasser eurem Kontinent entgegen. Seit 7 Stunden ist er unterwegs. Wir haben kein Zeichen von ihm. Und wir bitten die Schiffe, uns zu sagen, wenn sie ihn sehen. Wenn ich nicht ankomme, sieht man mich nicht mehr. Hier spricht das Schiff Impress of Scotland. 49 Grad, 24 Minuten nördlicher Breite und 34 Grad, 78 Minuten westlicher Länge. Vorhin hörten wir in der Luft über uns das Geräusch eines Motors in ziemlicher Höhe. Wegen des Nebels konnten wir nichts Genaues sehen. Es ist aber möglich, dass dies euer Mann war, mit seinem Apparat, dem Geist von St. Louis. Nirgends ein Schiff! Und jetzt kommt der Nebel! Fast während seines ganzen Fluges hat der Flieger mit Nebel zu kämpfen. Ich bin der Nebel und mit mir muss rechnen, der auf das Wasser hinausfährt. 1000 Jahre hat man keinen gesehen, der in der Luft herumfliegen will. Wer bist du eigentlich? Aber wir werden da sorgen, dass man auch weiterhin da nicht herumfliegt. Ich bin der Nebel. Kehre um. Was du da sagst, das will schon überlegt sein. Wenn du noch zulegst, kehre ich vielleicht wirklich um. Wenn keine Aussicht da ist, kämpfe ich nicht weiter. Entweder mit dem Schild oder auf dem Schild mache ich nicht mit. Aber jetzt kehre ich noch nicht um. Jetzt bist du noch groß, weil du dich noch nicht auskennst mit mir. Jetzt siehst du noch etwas Wasser unter dir und weißt, wo rechts und wo links ist. Aber warte noch eine Nacht und einen Tag, wo du kein Wasser siehst und den Himmel nicht, auch dein Steuer nicht, noch deinen Kompass. Werde älter, dann wirst du wissen, wer ich bin. Ich bin der Nebel. 7 Männer haben mein Apparat gebaut in San Diego. Oftmals 24 Stunden, ohne Pause, aus ein paar Metern Stahlrohr. Was sie gemacht haben, das muss mir reichen. Sie haben gearbeitet, ich arbeite weiter, ich bin nicht allein, wir sind 8, die wir fliegen. Jetzt bist du 25 Jahre alt und fürchtest wenig. Aber wenn du 25 Jahre und eine Nacht und einen Tag alt bist, wirst du mehr fürchten. Übermorgen und 1000 Jahre noch wird es Wasser hier geben, Luft und Nebel. Aber dich wird es nicht geben. Bis jetzt war es Tag, aber jetzt kommt die Nacht. Seit 10 Stunden kämpfe ich gegen einen Mann, der in der Luft herumfliegt, was man seit 1000 Jahren nicht gesehen hat. Ich kann ihn nicht herunterbringen. Übernimm du ihn! Schneesturm! Jetzt kommst du, Schneesturm! In der Nacht kam ein Schneesturm. Seit einer Stunde ist in mir ein Mann mit einem Apparat. Bald oben hoch über mir, bald unten nahe beim Wasser. Seit einer Stunde werfe ich ihn gegen das Wasser und gegen den Himmel. Er kann sich nirgends halten, aber er geht nicht unter. Er fällt nach oben und er steigt nach unten. Er ist schwächer als ein Baum an der Küste, kraftlos wie ein Blatt ohne Ast. Aber er geht nicht unter. Seit Stunden sieht dieser Mensch nicht den Mond, noch seine eigene Hand. Aber er geht nicht unter. Auf seinen Apparat habe ich Eis gepackt, dass er schwer wird und ihn herabzieht. Aber das Eis fällt ab von ihm. Und er geht nicht unter. Es geht nicht mehr. Gleich falle ich ins Wasser. Wer hätte gedacht, dass es hier auch noch Eis gibt? 3000 Meter bin ich hoch gewesen und 3 Meter tief über dem Wasser. Aber überall ist der Sturm, Eis und Nebel. Warum bin ich nah aufgestiegen? Jetzt habe ich Furcht zu sterben. Jetzt gehe ich unter. 4 Tage vor mir sind 2 Männer über das Wasser geflogen wie ich. Und das Wasser hat sie verschlungen und mich verschlingt es auch. Schlaf. Schlaf, Charlie. Die schlimme Nacht ist vorüber. Der Sturm ist aus. Schlafe nur, Charlie. Der Wind trägt dich doch. Der Wind tut für mich gar nichts. Mir sind feindlich Wasser und Luft. Und ich bin ihr Feind. Nur eine Minute beuge dich vor. Auf den Steuerhebel. Nur die Augen schließe ein wenig. Deine Hand bleibt wach. Oftmals 24 Stunden ohne Pause haben meine Kameraden in San Diego diesen Apparat gebaut. Möge ich nicht schlechter sein als sie. Ich darf nicht schlafen. Es ist noch weit. Ruhe dich aus. Denke an die Felder von Missouri. Den Floß und das Haus, wo du daheim bist. Ich bin nicht müde. Ideologie. Viele sagen, die Zeit sei alt. Aber ich habe immer gewusst, es ist eine neue Zeit. Ich sage euch, nicht von selber wachsen seit 20 Jahren Häuser wie Gebirge aus Erz. Viele ziehen mit jedem Jahr in die Städte, als erwarteten sie etwas. Und auf den lachenden Kontinenten spricht es sich herum, das große, gefürchtete Meer sei ein kleines Wasser. Ich fliege jetzt schon als Erster über den Atlantik, aber ich habe die Überzeugung, schon morgen werdet ihr lachen über meinen Flug. Aber es ist eine Schlacht gegen das Primitive und eine Anstrengung zur Verbesserung des Planeten, gleich der dialektischen Ökonomie, welche die Welt verändern wird von Grund auf. Jetzt nämlich lasst uns bekämpfen die Natur, bis wir selber natürlich geworden sind. Wir und unsere Technik sind noch nicht natürlich. Wir und unsere Technik sind primitiv. Die Dampfschiffe sind gegen die Segler gefahren, welche die Ruderboote hinter sich zurückließen. Ich fliege gegen die Dampfschiffe im Kampf gegen das Primitive. Mein Flugzeug, schwach und zitterig, meine Apparate voller Mangel, sind besser als die bisherigen. Aber indem ich fliege, kämpfe ich gegen mein Flugzeug und gegen das Primitive. Also kämpfe ich gegen die Natur und gegen mich selber. Was immer ich bin und welche Dummheiten ich glaube, wenn ich fliege, bin ich ein wirklicher Atheist. 10.000 Jahre lang entstand, wo die Wasser dunkel wurden am Himmel, zwischen Licht und Dämmerung unhinderbar Gott. Und ebenso über den Gebirgen, woher das Eis kam, sichteten die Unwissenden unbelehrbar Gott. Und ebenso in den Wüsten kam er im Sandsturm und in den Städten wurde er erzeugt von der Unordnung der Menschenklassen, weil es zweierlei Menschen gibt. Ausbeutung und Unkenntnis. Aber die Revolution liquidiert ihn. Aber baut Straßen durch das Gebirge, dann verschwindet er. Flüsse vertreiben ihn aus der Wüste. Das Licht zeigt Leere und verscheucht ihn sofort. Darum beteiligt euch an der Bekämpfung des Primitiven, an der Liquidierung des Jenseits und der Verscheuchung jedweden Gottes, wo immer er auftaucht. Unter den schärferen Mikroskopen fällt er. Es vertreiben ihn die verbesserten Apparate aus der Luft. Die Reinigung der Städte, die Vernichtung des Elends machen ihn verschwinden und jagen ihn zurück in das erste Jahrtausend. So auch herrscht immer noch in den verbesserten Städten die Unordnung, welche kommt von der Unwissenheit und Gott gleicht. Aber die Maschinen und die Arbeiter werden sie bekämpfen und auch ihr beteiligt euch an der Bekämpfung des Primitiven. Wasser. Jetzt kommt das Wasser wieder näher. Ich muss hochkommen, dieser Wind drückt so. Jetzt geht es besser. Aber was ist das? Das Steuer will nicht mehr recht. Irgendwas stimmt nicht. Ist das nicht ein Geräuschemotor? Jetzt geht es schon wieder abwärts. Halt! Mein Gott! Beinahe hätte es uns aber gefasst. Während des ganzen Fluges sprachen alle amerikanischen Zeitungen unaufhörlich von des Fliegers Glück. Ganz Amerika glaubt, dass der Ozeanflug des Kapitän der und der glücken wird. Trotz schlechter Wetterberichte und des mangelhaften Zustandes seines leichten Flugzeugs glaubt jedermann in den Staaten, dass er ankommen wird. Niemals, schreibt eine Zeitung, ist ein Mann unseres Landes so sehr für einen Glücklichen gehalten worden. Wenn der Glückliche über das Meer fliegt, halten sich die Stürme zurück. Wenn die Stürme sich nicht zurückhalten, bewährt sich der Motor. Wenn der Motor sich nicht bewährt, bewährt sich der Mann. Und bewährt sich der Mann nicht, bewährt sich das Glück. Also, darum glauben wir, dass der Glückliche ankommt. Die Gedanken des Glücklichen. Zwei Kontinente warten auf mich. Ich muss ankommen. Auf wen wartet man schon? Und sogar der, auf den man nicht wartet. Ankommen muss er. Mut ist gar nichts. Aber ankommen ist alles. Wer auf das Meer hinausfliegt und ersauft, der ist ein verdammter Narr. Denn auf dem Meer ersauft man. Also muss ich ankommen. Wind drückt herunter und Nebel macht steuerlos. Aber ich muss ankommen. Freilich, mein Apparat ist schwach und schwach ist mein Kopf. Aber drüben erwarten sie mich und sagen, der kommt an. Und da muss ich ankommen. So fliegt er, schrieben die französischen Zeitungen, über sich die Stürme, um sich das Meer und unter sich den Schatten Nungessers. Auf unseren Kontinent zu, seit mehr als 24 Stunden fliegt ein Mann. Wenn er ankommt, wird ein Punkt erscheinen am Himmel und größer werden und ein Flugzeug sein und wird herabkommen und auf der Wiese wird herauskommen ein Mann und wir werden ihn erkennen. Nach dem Bild in der Zeitung, das vor ihm herüberkam. Aber wir fürchten, er kommt nicht. Die Stürme werden ihn ins Meer werfen. Sein Motor wird nicht durchhalten. Er selber wird den Weg zu uns nicht finden. Also, darum glauben wir, wir werden ihn nicht sehen. Des Fliegers Gespräch mit seinem Motor. Jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen. Wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat. Der Nebel, das ist meine Sache. Du machst deine Arbeit. Du musst nur laufen. Erinnere dich, in St. Louis sind wir zwei länger in der Luft gewesen. Es ist gar nicht mehr weit. Jetzt kommt schon Irland, dann kommt Paris. Werden wir es schaffen? Wir zwei? Endlich, unweit Irlands, sichtet der Flieger Fischer. Dort sind Fischerboote. Die wissen, wo die Insel ist. Hallo, wo ist England? Da ruft etwas. Horch! Was soll da rufen? Horch, das Rattern. In der Luft rattert etwas. Was soll da rattern? Hallo, wo ist England? Schau dort, fliegt ein solches Ding. Das ist ein Flugzeug. Wie soll da ein Flugzeug sein? Niemals kann ein solches Ding aus Stricken, Leinwandfetzen und Eisen über das Wasser. Nicht einmal ein Narr würde sich hineinsetzen. Es fiele doch einfach ins Wasser. Schon der Wind würde es einstecken. Und welcher Mensch hielt es so lange Zeit am Steuer aus? Hallo, wo ist England? Schau doch wenigstens. Wozu da schauen, wo es doch niemals sein kann? Jetzt ist es fort. Ich weiß auch nicht, wie es sein kann. Es war aber. Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine Riesenmenge den amerikanischen Flieger. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er! wird größer. Es ist ein Flugzeug. Jetzt kommt es herab. Auf die Wiese heraus kommt ein Mann. Und jetzt erkennen wir ihn. Das ist der Flieger. Der Sturm hat ihn nicht verschlungen. Noch das Wasser. Bewährt hat sich sein Motor. Und er hat den Weg gefunden zu uns. Er ist angekommen. Ankunft des Fliegers auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris. Jetzt kommt er. Ich bin der und der, bitte trag mich in einen dunklen Schuppen, dass keiner sehe meine natürliche Schwäche. Aber meldet meinen Kameraden in den Rheinbergen von San Diego, dass ihre Arbeit gut war. Unser Motor hat ausgehalten. Ihre Arbeit war ohne Fehler. Bericht über das noch nicht Erreichte. Zu der Zeit, wo die Menschheit anfing, sich zu erkennen, haben wir Wege gemacht und sind durch die Luft aus Holz, Eisen und Glas und sind durch die Luft zwar geflogen, der Schnelligkeit, die den Hurrikan um das Doppelte, und zwar mit der Schnelligkeit, die den Hurrikan um das Doppelte, als 100 Pferde, aber kleiner, und zwar war unser Motor stärker als 100 Pferde, aber kleiner als ein einziges. 1000 Jahre fiel alles von oben nach unten, ausgenommen der Vogel. Selbst auf den ältesten Steinen von einem Menschen, der durch die Luft geflogen ist. Aber wir haben uns erhoben! Gegen Ende des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung erhob sich unsere stählerne Einfalt, aufzeigend das Mögliche, ohne uns vergessen zu machen, das noch nicht erreichte. Diesem ist dieser Bericht gewidmet.